Telekom Fernsprecher Cottbus Damm 77, Höhe Zickenplatz an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören etwa 3,5 Millionen Kastanienschalen und etwa 3,5 Millionen zugehörige Kastanien, die hier unter dem Kastanienbaum, unter dem sich auch die Telefonzelle befindet, auf dem Boden versammelt liegen und im Grunde genommen den Fernsprecher und die nicht nur die nähere Umgebung, sondern die gesamte Umgebung des Fernsprechers einrahmen. Ja, ansonsten außer einigen Glasscherben in der Farbe Grün und etwas Kleinmüll sowie einer etwas traurig aussehenden Brennnesselpflanze hier am Zickenplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.